Der Vorhang des Schweigens. Du hast jetzt einiges darüber erfahren, wie die Jäger und Sammler im Allgemeinen lebten. Doch um besondere Ereignisse der damaligen Zeit ging es bislang gar nicht. Warum eigentlich nicht? Die Geschichtsbücher sind doch ansonsten voll von ihnen. In Büchern über die erste Mondlandung kannst du zum Beispiel haarklein nachlesen, wie am 20. Juli 1969 um exakt 20 Uhr, 17 Minuten und 40 Sekunden die Mondlandefähre Eagle, englisch für Adler, auf dem Mond aufsetzte, und zwar auf einem Landepunkt namens Tranquility Base. Zwei Astronauten befanden sich an Bord, Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Ein dritter, Michael Collins, war an Bord des Mutterschiffs Columbia zurückgeblieben. Dann meldete sich Armstrong bei der Kommandozentrale auf der Erde, die sich in der Stadt Houston befand. Houston, hier spricht Tranquility Base. Der Adler ist gelandet. Mindestens 600 Millionen Fernsehzuschauer und Radiohörer weltweit klebten vor ihren Geräten und lauschten diesen berühmt gewordenen Worten. Der Adler ist gelandet. Wobei natürlich allen klar war, dass nicht ein Greifvogel auf dem Mond gelandet war, sondern die Raumlandefähre, die man so getauft hatte. Danach trafen die Astronauten eine ganze Reihe Vorkehrungen, zogen schließlich ihre Raumanzüge an und öffneten am 21. Juli um 2 Uhr, 39 Minuten und 33 Sekunden die Tür der Raumlandefähre. Es folgten noch ein paar Vorbereitungen. Dann kletterte Neil Armstrong die 9 Sprossen der Leiter hinunter. Um 2 Uhr, 56 Minuten und 15 Sekunden stieg er von der letzten Sprosse, setzte seinen Fuß in den Mondstaub und sagte: »Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit.« Wir kennen wirklich jede winzige Einzelheit dieses Ereignisses. Auch die Steinzeit muss voller großer, wichtiger Ereignisse gewesen sein. Aber niemand schrieb sie für die Nachwelt auf, denn es gab niemanden, der sie für die Nachwelt aufschreiben konnte. Und so gerieten all die großen Steinzeit-Events nach und nach in Vergessenheit, weshalb wir von ihnen nie etwas gehört haben. Dabei müssen sie stattgefunden haben, ganz sicher. Stell dir allein das allererste Aufeinandertreffen von Sapiens und Neandertalern vor. Ein Sapiens-Stamm, der zum ersten Mal in ein von Neandertalern besiedeltes Gebiet vordrang. Was für dramatische Szenen sich da abgespielt haben müssen. Szenen, die für unsere Geschichte garantiert genauso wichtig waren wie die Mondlandung. Vielleicht begann die ganze Katastrophe mit einer Sapiensfrau, die auf einem Hügel Erdbeeren pflückte und unter sich im Tal ein paar merkwürdige Gestalten erspähte. Sie rannte zu ihren Leuten zurück und schrie etwas von Monstern, die sie gesehen hätte. Die Sapiens-Gruppe informierte andere Gruppen des Stammes über die unbekannten Wesen und sie beschlossen, sich in der nächsten Vollmondnacht zu treffen und gemeinsam zu beratschlagen. In der besagten Nacht hockten sie dann alle um ein großes Lagerfeuer, die Gesichter von den Flammen beschienen, und sagten reihum ihre Meinung. Einige der Anwesenden hielten die Neandertaler keineswegs für Monster. Sie schlugen vor, sich mit ihnen anzufreunden.